what? Or die. Die Hardcore Punk-Sendung auf Radio Z. Pre-Halloween-Sendung von DIY or Die passend zu starten, habt ihr gerade Carcass von Susie and the Banshees gehört, von ihrem Debütalbum The Scream von 78. Und nicht nur, dass Carcass unheimlich und Halloween-ish ist, nur für die, die es noch nicht wissen, Banshees sind weibliche, todankündigende Geistwesen in der keltischen Mythologie. Also kann man eigentlich immer was von Susie in the Banshees spielen. Und ich hatte das Lied die ganze letzte Woche als Ohrwurm. Und ja, ich glaube, die nächste Woche dann auch noch. Hier ist DIY or Die mit der Oktober-Ausgabe. Heute mit Ronny. Hallo. Hallo. Und Jess. Und wir haben heute Gäste, die später noch drankommen. Wenn ihr dran bleibt, dann hört ihr später noch ein Interview mit Arsch und Frieda. Und wir machen erstmal ganz schnell die Neuvorstellung. Da habe ich heute zwei Sachen mit dabei, die so ein bisschen Halloween-spooky-mäßig sind. Zuerst habe ich die neue Single von Nox & Ovacula mit dabei. Und das ist so Death Rock aus Seattle. Die haben letztens im P31 gespielt, was ziemlich gut war. Und jetzt wird's ein bisschen fies, aber kann bitte jemand dem Bunkersyndikat die Nebelmaschine wegnehmen? Das war im P31 Keller ein bisschen viel, aber das Konzert war toll. Die haben mit Prison Profit gespielt und wir hören den etwas Synthi-lastigeren Song der Seven Inch. Da sind zwei Lieder drauf. Da heißt Drug. Rausgekommen ist die Seven Inch auf Mukau Records. Nox & Ovacula. Das war Nox & Ovacula mit dem Song Drug von ihrer aktuellen 7-Inch rausgekommen auf Mukau Records irgendwann Anfang diesen Jahres. Die zweite Band, die ich mit dabei habe, ist aus Hattiesburg, Mississippi. Die sind Dumbspell und Dumbspell spielen so schön New Wavigen Post-Punk, der zwischen lethargisch und aufgekratzt hin und her wechselt. Die Self-Titled LP mit 11 Songs ist auf Erste Theke Tonträger erschienen. Und abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was Dumbspell heißt, es kommt Spell, also Zauberspruch, vor. Und der Song, den ich ausgesucht habe, beginnt mit Sometimes I'm Outside My Body, Crawl von Dumbspell. Das war ein Dumbspell mit dem Song Crawl von ihrer Self-Titled LP. Und die ist ziemlich cool und auch so ein bisschen abwechslungsreich. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Ich habe die auch, glaube ich, erst ein oder zweimal anhören können, seitdem ich sie habe. Aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Und jetzt macht Ronny mit seinen beiden Neuvorstellungen weiter. Möchtest du dich hinsetzen? Ich kann auch umstehen. Okay, aber dann, wir teilen uns ja hier mein Mikro, jetzt quietscht. Das ist auch spooky und gehört so, es ist haunted. Ja. Haunted Radio Studio. Bitteschön. Okay, ich habe auch zwei neue Sachen mitgebracht. Und das erste ist die neue Physik 12-Inch. Die heißt The Evolution of Combat und die ist 2019 auf Distort Reality rausgebracht. Das sind zwei Songs hintereinander, weil der Übergang so, also den gibt es nicht quasi und der ist nicht existent und deshalb zwei Songs Suffering und No Better Way. Auf der 95,8 und es waren Physik mit wo ist denn mein Zettel? Da drüben. Mit Suffering und No Better Way. Das zweite, was ich dabei habe, ist die neue Bad Breeding. Die ist auch kürzlich rausgekommen. Das Album heißt Exiled und der Song heißt Theater of Work. Das hast du auch wieder verpasst, oder? Die Band? Die habe ich auch wieder verpasst, ja, na klar. Ja. Schlimm. Das ist traurig. Aber dann hören wir sie jetzt. Dann hören wir sie jetzt. Okay. So, das war ein Bad Breeding mit Theater of Work. Ja, ein schönes Ende. Wir haben ein bisschen früher ausgefällt. Jetzt damit ihr nicht das komplette Dröhnen anhören müsst. Das müsst ihr euch dann selber anhören, wenn ihr euch die Platte holt. Genau. Oder bei Bandcamp reinhört. So, jetzt geht's mit dem Interview weiter. Ja, genau. Wir haben den Blog mit den Neuvorstellungen jetzt erstmal so abgehakt und jetzt quietscht gerade ganz kurz nochmal. So, weil ich mir hier das Mikrofon nochmal zurecht... ja, ihr wisst schon. Genau, und zwar, ich hatte ja vorhin schon mal kurz angekündigt, wir haben heute Gäste hier bei DIY or Die. Da freue ich mich sehr, dass an einem Montag mal wieder Leute zu Besuch sind und gleich mehrere. Es ist das Arsch und Frieda-Kollektiv bei uns heute zu Besuch. Und zwar die Carina. Hallo. Die Mare. Hallo. Und die Ramona. Hallo. Und ich hatte so ein paar Fragen vorbereitet und wir gucken jetzt mal, wie weit wir so kommen und ihr erzählt einfach so ein bisschen. Genau, also ein paar Leute haben ja bestimmt auch schon von euch mitbekommen, von den Konzertveranstaltungen, aber für die, die quasi noch gar nichts wissen, fangen wir wirklich so richtig bei Null an. Wer ist denn das Arsch und Frieda Kollektiv und was macht ihr? Also das Arsch und Frieda Kollektiv, das sind paar Leute, die sich aus dem Arsch und Friedrich Umfeld gegründet haben. Und wir sind ein feministisches Konzertkollektiv. Das bedeutet, wir möchten auf den Bühnen einfach mehr Frauen sehen. Daraus haben wir uns, also das war das Konzept, das dem Ganzen so ein bisschen zugrunde liegt. Und wir möchten einfach auf den Bühnen mehr Frauen sehen. Das war so die Idee hinter dem Ganzen. Und also wir veranstalten Konzerte, aber möchten auch mehr in Veranstaltungen wie, also mit Vorträgen und so weiter, möchten wir auch mehr Beteiligung, mehr weiblicher Beteiligung haben. Mhm. Jetzt hast du auch schon das Arsch und Friedrich erwähnt. Das ist eine Kneipe hier in Nürnberg. Was habt ihr denn mit dem Arsch und Friedrich zu tun? Wo ist denn da der Zusammenhang? Ja, genau, das A&F ist ein Kneipenkollektiv in Nürnberg, wie du sagst. Und wir haben Anfang des Jahres im März eine Kollektivmesse in Nürnberg veranstaltet, wo es dann im Anschluss auch ein Konzert gab. Und das war so ein bisschen der Impuls für die Gründung von Arsch und Frieda, weil es da ein Konzert gab eben mit ziemlich vielen aggressiven Typen in der ersten Reihe oder in den vordersten Reihen. Und sichtlich genervten und wütenden Frauen dahinter. Also es waren wirklich viele wütende Frauen. Und da gab es dann eben diesen schönen Moment, dass sich die Frauen alle vorgedrängelt haben und die Typen weggeboxt haben. Genau, und dieser Abend und dann noch ein weiterer Nachmittag, den wir mit Sekt auf einem Balkon verbracht haben, das führte dann eben dazu, dass wir beschlossen haben, Arsch und Frieda zu gründen und Frauen die Möglichkeit geben, auf der Bühne und vor der Bühne Spaß zu haben. Okay. Da war ich leider nicht mit dabei, aber das klingt auf jeden Fall ziemlich cool, weil die Situation ist ja leider tatsächlich relativ oft so. Und häufig ist es aber eher so, dass nicht viel passiert. Dass man sich eher vielleicht so ein bisschen vordrängelt, aber dass es jetzt halt nicht wirklich so konsequent durchgesetzt wird. Deswegen, also zum einen ziemlich cool, dass es bei dem Konzert dann so gelaufen ist und vor allem ziemlich cool, dass dann quasi das so den Funken geliefert hat, dass ihr euch dann zusammentut. Weil da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut, als ihr das vor ein paar Monaten angekündigt habt. Und genau, jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen erzählt, wie das so entstanden ist und was die Intention von dem Kollektiv an sich ist. Zu wie viel habt ihr denn angefangen und wie viele seid ihr aktuell? Also seid ihr da schon mehr geworden? Also wir haben zu fünft insgesamt angefangen und momentan sind wir aber zu siebt. Ja. Okay. Mittlerweile auch Leute außerhalb vom Arsch und Friedrich Kollektiv. Ah, okay. Zwei oder drei. Ja. Zwei, ja. Okay. Aber es lässt ja auch hoffen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr wird oder dass es so zwischendurch einfach ja Kollaborationen dann mit anderen Leuten gibt. Es ist ja auch so, ihr veranstaltet an unterschiedlichen Orten. Macht ihr das dann quasi, je nachdem, wo gerade was frei ist, wenn ihr Konzertanfragen habt? Oder? Also wir machen das eigentlich so, dass wir, also erstmal ist die Idee, das an selbstverwalteten Orten zu machen, also und dann natürlich, wo was frei ist. Also dann wird rumgefragt, sei es jetzt in Nürnberg oder in Erlangen, die erste Show war in Erlangen, wo was frei ist und dementsprechend passen wir das dann an. Aber selbstverwaltet und dann wird mal geguckt, wo sie uns reinlassen. Ja, okay. Aber das fand ich auf jeden Fall bisher auch ziemlich cool, dass es sich einfach nicht auf einen Laden sozusagen festlegt, sondern ihr da an den unterschiedlichsten Orten mitmischt und das dadurch ja dann eben auch vielleicht so ein bisschen ändert, weil oft Läden schon auch so ein bisschen festgefahren sind, nicht mal unbedingt immer absichtlich, es ist einfach oft auch so eine Eigendynamik. Und wenn dann quasi eine Gruppe von außen kommt und das ein bisschen aufbricht, ist das, glaube ich, auf jeden Fall ganz gut. Ihr habt ja, glaube ich, öfter ein offenes Plenum. Wie läuft es so? Findet es regelmäßig statt? Gibt es da Beteiligung? Also mittlerweile machen wir unsere offenen Treffen sehr unregelmäßig. Wir treffen uns hauptsächlich dann, wenn Konzert ansteht, um das dann alles zu planen und nochmal durchzuquatschen, wer auf was Lust hat. Genau, ja. Aber wenn jemand Lust hat, zu einem Treffen zu kommen, dann kann man uns da auf jeden Fall anschreiben und dann sagen wir, wann das Treffen ist. Es ist immer sehr spontan und kurzfristig meistens. Okay, aber das heißt, wenn man bei euch mitmachen möchte oder euch einfach kennenlernen möchte, ist es auf jeden Fall die beste Idee, einfach auf die Konzerte zu kommen und dann mal so anzuklopfen. Auf jeden Fall. Und okay. Ja. Also, falls ihr Lust habt, welche Veranstaltungen hattet ihr denn bisher schon? Also bisher hatten wir, das erste Konzert war ja das in Erlangen. Das war Anfang des Jahres mit Deutsche Leichen und Kenny Kenny O.O. Und jetzt hatten wir zuletzt, also dann war erstmal so ein bisschen Pause, Sommerpause. Und jetzt vor, ich glaube, einer Woche. Ja, stimmt, das war vor einer Woche in der Desi, hatten wir den Riot Girl Abend. Das war die zweite Show. Und das war auch sehr schön. Mit Sister Resist, genau. Es hat sehr viel Spaß gemacht und da waren wir dann auch sehr motiviert, nochmal mit Vollgas weiterzumachen. Also das war ein schöner Abend, den wir da hatten. Cool, fand ich auch. Und ihr habt aber, glaube ich, relativ viel demnächst anstehen. Also wir haben diesen Sonntag im P31 ein nächstes Konzert und zwar mit Hangry und Messed Up. Und dann haben wir noch ein Konzert am 23.11. auch im P31 mit Disgusting News und Kaviar. Und, sollen wir es sagen, im März? Oh, oh ja. Oh, ja. Der Knaller. Komm, sag du es, Karina. Wir wollen im März, oder wir machen im März ein Konzert mit Rauchen und Nordic Walking, Lügen und... Die Freundin von. Also vier Bands. Okay, cool. Im März im... Jutz in Erlangen, am 13.03. Okay, das heißt, das könnt ihr euch alles schon mal vormerken. Sollen wir in die Bands mal reinhören, die jetzt dann demnächst spielen? Ihr hattet ja mitgebracht Hangry und Messed Up. Genau. Messed Up. Dann hören wir da jetzt mal rein. Je veux pas t'écouter. Je m'intéresse pas à ton idée. La idée, c'est pique-niquer en guerre de l'humanité. Sacrée l'arrogance que les écrans en coup sur la queue. Je veux pas t'écouter, je me intéresse pas, toi, il est ta gueule. Je veux pas t'écouter, je me intéresse pas, toi, il est ta gueule. Je veux pas t'écouter, Das waren gerade Hangry mit dem Song Toothless Mouth. Nee, das ist wahrscheinlich der Albumname, oder? Mauvaise Idee war wahrscheinlich der Songname. Es war so französisch. Mhm. Eins von beiden. Wir wollten euch gerne auch noch Messed Up vorspielen, aber da möchte gerade die MP3 nicht, die ist Messed Up. Ja, könnt ihr euch ja aber im Internet einfach raussuchen und mal reinhören, wenn ihr überlegt, auf dieses Konzert zu gehen. Wo im Internet kann man dann eben zum Beispiel euch finden, wenn man wissen möchte, was ist denn demnächst so angesagt? Also wir haben eine Instagram-Seite, da heißen wir Arschumfrieda und wir haben auch noch eine Homepage. Eine Homepage. Ja. Und zwar laut, oder die Adresse ist arschumfrieda.wordpress.com. Da stehen alle Shows, die wir bisher gemacht haben, was wir noch machen werden und auch ein kleines Selbstverständnis, ja. Genau. Mit einem Foto. Genau. Ein bisschen persönlich. Von einem Sektnachmittag war das. Das ist ein sehr cooles Foto. Ah, danke. Genau, das heißt, wenn ihr wissen wollt, was so demnächst los ist, ihr findet es auf jeden Fall auch so im Internet, wenn ihr einfach danach sucht, falls ihr jetzt nicht schnell mitgeschrieben habt. Ich kann es aber dann auch einfach auf unserem Blog nochmal verlinken. Können sich denn auch Bands über Instagram und den Blog oder über die Website bei euch melden, wenn die Interesse haben, Konzerte mit euch zu machen? Sehr gern sogar. Wir haben auf jeden Fall Bock, weiterzumachen. Und wenn irgendwelche Bands auch Lust haben, mit uns zusammen die Konzerte zu machen, dann können sie sich gerne melden. Und welche, also ihr hattet ja schon so ein bisschen das Konzept erklärt, aber welche Bands wären denn da so eure Favoriten? Also jetzt irgendwelche Typen Hardcore-Bands brauchen sich schon mal nicht melden, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber was mit wem wollt ihr denn sehr gerne was zusammen machen? Kann man das irgendwie noch so ein bisschen erläutern? Nach was für Vorstellungen ihr da Konzerte veranstalten wollt? Also wir wollen natürlich hauptsächlich erstmal Frauen auf den Bühnen sehen. Das heißt, wenn das jetzt eine männlich oder heterosexuelle männliche Band ist, dann ist es eher nicht das, was wir veranstalten. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber das ist jetzt nicht das, das Konzept, das wir verfolgen. Da gibt es andere coole Konzerte. Genau, da gibt es ja auch andere Kollektive, die das veranstalten, wo wir ja auch gerne hingehen. Aber wir möchten Konzerte veranstalten mit Frauen in den Bands. Ja. Und dann fällt mir noch eine Zusatzfrage ein, die ich vorhin so ein bisschen vergessen hatte. Und zwar habt ihr euch, ich glaube, du hattest es schon so halb angesprochen, habt ihr euch auf Konzerte quasi festgelegt oder wollt ihr eben auch in Zukunft eher noch oder zusätzlich Vorträge veranstalten, weil bei dem Konzert eben letzte Woche war ja auch davor ein Vortrag, den ich ziemlich interessant fand und fand es auch ganz passend, weil es ja von der Thematik her auch zu einem Konzert gepasst hat. Es ging ja um Independent Women in Rock in der tschechischen Underground-Szene. Und ich selber finde es immer ganz angenehm, wenn ein Vortrag vor einem Konzert ist. Ich weiß, dass es oft leider nicht so gut funktioniert. aber so ganz allgemein, wollt ihr solche Sachen auch noch machen? Ja, die Idee ist es schon weiter so zu verfolgen. Also auch nicht unbedingt nur vor Konzerten, sondern dann auch unabhängig an einem Abend mal einen Vortrag oder einen Workshop zu machen. Aber das so ein bisschen zu vermischen. Also Konzerte, Workshops, Vorträge, alles, wo einfach Frauen mehr sichtbar werden. Okay, das heißt, alle Bands und Personen, die Vorträge halten möchten, können sich bei euch melden und einfach mal anfragen. Und dann wird es hoffentlich noch ganz, ganz, ganz, ganz viel demnächst von euch geben. Und wenn ihr wollt, könnten wir jetzt zum Abschluss noch einen Song, den ihr mitgebracht habt, hören. Jetzt müsst ihr mir helfen. Wie heißt die Band? Disgusting News. Disgusting News. Ist der Bandname, ne? Okay. Disgusting News mit dem Song Fressfeind. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 Radio Z und das waren gerade Disgusting News mit Hort S auf dem Album Fressfeind. Genau, weil ich das gerade ein bisschen durcheinander angesagt hatte, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Das war das Arsch und Frieda Kollektiv. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich auf viele Konzerte, die ihr demnächst veranstaltet. Cool. Okay, wir machen noch ein bisschen mit so Halloween-Kram weiter, weil wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, auch wenn Andi nicht mit dabei ist und wahrscheinlich gerade weint, weil er nicht seine Halloween-Hits spielen kann. Nee, der denkt nicht mal an uns. Aber würde er an uns denken, würde er in Tränen ausbrechen. Er wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal einfach nachholen. Ich habe als erstes wo habe ich meinen Zettel? Hier. Einen Song mit dabei, den ich letztes Jahr auch schon gespielt habe. Aber ich habe beschlossen, dass es jetzt sozusagen eine DIY or Die Halloween-Tradition wird, solange es DIY or Die noch geben wird. Und zwar habe ich den Song Skeletons mit dabei von der All-Female Art-Punk-Band Inflatable Boy Clams aus San Francisco, die 81 leider nur eine Doppelsingle mit 4 Songs veröffentlicht hat. Was ganz, ganz schrecklich ist, weil ich hätte wahnsinnig gerne mehr von denen. Da waren 2 Frauen mit dabei, die vorher in der Band Pink Section gespielt haben. Die hatten ein bisschen mehr rausgebracht, die sind auch ziemlich cool, hatte ich hier auch schon mal vorgestellt. Und wenn ihr so schön schrägen Post-Punk mögt und die vielleicht noch nicht kennt, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinhören. Und jetzt hören wir den Song Skeletons von den Inflatable Boy Clams. Der geht zu. I am a skeleton. Das waren Inflatable Boy Clams aus San Francisco mit dem wunderbaren Song Skeletons, einer meiner Lieblingssongs. Und es geht weiter mit Spooky B-Movie Vibes, und zwar mit dem Song Purple People Eaters von Jim Tonic aus Berlin von ihrer Good Job LP. Und ich glaube, jetzt wird hier gleich getanzt. Yay. Jim Tonic, bitteschön. Hier ist DIY or Die auf der 95,8 Radio Z und es waren Jim Tonic mit Purple People Eaters. Sehr geil. Und wir haben tatsächlich noch so ein bisschen Zeit. Deswegen spiele ich jetzt auch noch einen Song von Dead Moon von der Stranded in the Mystery Zone LP. Der heißt Crazy to the Bone. Dead Moon, bitteschön. Cause I'm leaning on the Das waren Dead Moon mit dem Song Crazy to the Bone. Und ein Teil des Veranstaltungskalenders wurde ja sozusagen schon vorweggenommen. Ich habe so ein paar Sachen gefunden. Samstag, den 2.11. im P31, dreimal Punk mit Speed Girls aus Saarbrücken, Gisela und Mahoney aus Innsbruck. Am Sonntag, den 3.11. auch im P31, wie schon angekündigt, Hangry aus Dresden und Messed Up aus Belarus. Und am Samstag, den 9.11. in der Daisy ist es dunkel, fast Nachtfest Nummer 3 mit Bleakness, Postpunk aus Lyon, Fucker, Lo-Fi Synthpunk aus Leipzig, Finisterre, Crust aus Köln, HC Baxter, Kirmes Techno aus Hannover. Ich habe einfach die Beschreibung aus der Veranstaltung übernommen. Und jetzt weiß ich nicht, wie man die spricht. Seax. Punk aus Bamberg, Coburg, Bamberg. Würzburg. Da waren so mehrere Orte. Das ist aus Bamberg. Am Montag, den 25.11. im Zentrum Wiesengrund in Erlangen, zweimal UK Indie mit Kermis und Personal Best. Und am Montag, den 25.11. ist auch die nächste DIY or Die Sendung. Den Podcast und die Playlist findet ihr auf diyordie-radio.blogspot.com. Ja, nein, bitte. Na, das Konzert am 23.11. P31 mit Disgusting News und Kaviar. Das hatte ich jetzt vergessen, dankeschön. Und dann hat Ronny jetzt noch dabei. Und zwar, ich habe den Hell Comes to Your House Sampler mit dabei. Den hatte Andi vor 2 Sendungen, glaube ich, schon mit dabei, aber das ist mir egal. Ich habe nachgeguckt, ja. Das war echt? Sendungen. Okay, ich habe schon wieder vergessen. Ja. Naja. Also wenn ich das schon wieder vergessen habe, dann haben wir es dann haben das alle schon wieder vergessen. Genau. Und zwar, der erste Song ist von 45 Grave Evil. Und der geht so. Yeah. Das waren 45 Grave mit dem Song Evil. Und jetzt kommt noch Super Heroines mit dem Song Death on the Elevator. Das finde ich bisher heute am gruseligsten. So, vielen Dank fürs Zuhören. Als letztes kommt jetzt noch Hex Dispensers mit My Love is a Bed. Keine Halloween-Sendung ohne Hex Dispensers. Und danach kommt Neuland. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mother victory to overcome the earth, please stop a man.